Im März 2000 platzte die Blase der New Economy. Es hatte doch nicht so viele Digitalunternehmen gebraucht wie gedacht. Eine Wirtschaftskrise kündigte sich an und die Angst davor führte zur nächsten ideologischen Verschiebung der Arbeitsmarktpolitik. Im Oktober 2000 gründeten der Bundesverband der Arbeitgeber und der Bundesverband der deutschen Industrie die Initiative Neue soziale Marktwirtschaft, die Ideen zur Deregulierung des Marktes und zur Liberalisierung vorbereiten sollte. Denn ein freierer Markt, dachte man, sei die Lösung, der Schlüssel zum Wohlstand. Bei der Arbeits- und Sozialministerkonferenz einigte man sich kurze Zeit später darauf, Arbeitslose stärker zur Arbeit zwingen zu wollen. Ebenfalls in Kiel betonte die SPD-Ministerin Heide Moser im April 2001, man müsse Sanktionen verhängen, auch wenn es schwierig ist, das juristisch und verwaltungstechnisch umzusetzen. Es war dann aber ein CDUler, Roland Koch, damals hessischer Ministerpräsident, der Ende Januar 2002 den Entwurf zum Offensivgesetz vorlegte. Es sollte den einzelnen Bundesländern ermöglichen, die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe in den Jobcentern zusammenzuführen. Von Fördern und Fordern ist da die Rede. Aber auch von schwarzen Schafen, die sich der Hilfe entziehen wollten und gegen die man vorgehen müsse im Interesse aller Hilfsbedürftigen.